Yeah, was ist für meine Eltern? Ich will mich bedanken, sie haben mir viel gegeben. Yeah, listen. Das ist für meine Eltern, die es mit mir nicht immer leicht hatten. Mit 14 war ich früher, bis mich die Bullen einpackten. 22 Straftaten, 10.000 Mark Sachschaden. Das waren meine Eltern, die mir damals Kraft gaben. Sie sind cool geblieben, haben nicht gemeckert. Sie haben kleinen Sohn vertraut und ich habe mich gebessert. Mich am Riemen gerissen, die Schule geschafft. Bin nie wieder sitzen geblieben, hab mein Abitur gemacht. Es war nicht immer leicht als Kind aus der Mittelschicht. Andere Kids hatten mehr und sie dissten mich. Sie hatten mein Handy, besser Schuhsachen und ein Laptop. Ich wollte mein Geld selber verdienen und hatte einen Drecksjob. Ich ging Klos putzen und bin auch stolz drauf. So finanzierte ich mir mein Wochenend voll Rausch. Meine Eltern ließen mich machen, ich bin dankbar. Sie haben mir so viel gegeben, dass ich nie arm dran war. Das ist für meine Eltern die besten, die es gibt. Sie hielten immer zu mir, ganz egal was ich trieb. Sie ließen mir den Freiraum und setzten mir wenig Schranken, haben mich zu dem gemacht, der ich bin. Ich will mich bedanken, das ist für meine Eltern die besten, die es gibt. Sie hielten immer zu mir, ganz egal was ich trieb. Sie ließen mir den Freiraum und setzten mir wenig Schranken, haben mich zu dem gemacht, der ich bin. Ich will mich bedanken, Dankeschön. Ja.